Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Nummer 95. Und diesmal gibt es wieder einen Beitrag von Markus. Und ich sag euch, es geht heute heiß her, was das Samsung S3 betrifft. Und das wird auch einen Großteil der Zeit in Anspruch nehmen. Ja, auch das sei gleich gesagt. Ja, und danach haben wir noch ein paar News-Themen. Und Google Plus-Zuschriften sind natürlich wieder angesagt und die App der Woche gibt's. Deswegen lasse ich jetzt gleich mal den Markus reden. Markus von smartphonefan.de. Der hat für uns nämlich das LG Optimus True HD LTE mal ja, angeschaut und hat auch einiges zu sagen über das Samsung S3. Bitte sehr, Markus. Herzlich willkommen dann auch von meiner Seite im Antcast. Ja, der Rio hat es letzte Woche schon angekündigt in der Sendung. LG hat ein weiteres LTE-Smartphone vorgestellt. Eigentlich sollte man meinen, State of the Art und das Beste seiner Art und das Aktuellste und überhaupt. Das LG Optimus True HD LTE, so nennt sich das Gerät. Ja, ich kann mal kurz zum Gerät was sagen. Wird in den nächsten Tagen nach Europa kommen. Auch Deutschland gehört zu den Ländern, wo es ganz am Anfang zu bekommen ist. Vodafone hat das Gerät unter anderem angekündigt. Da soll es als erstes losgehen, aber auch Telekom und O2 wollen das Gerät wohl künftig verkaufen. Die haben ja momentan noch keine LTE-Smartphones im Angebot. O2 hat ja ganz offiziell schon gesagt, es geht im Juli los und auch die Telekom hat sich in dieser Woche mir gegenüber am Telefon die Pressestelle auf den Sommer als Start festgelegt. Das LG True HD LTE, Optimus True HD LTE, unterstützt auch alle drei in Deutschland genutzten Frequenzbereiche, also 800, 1800 und 2600 MHz, damit also nicht nur im Vodafone und im O2-Netz, sondern auch im Netz der Deutschen Telekom ganz hervorragend zu nutzen, gar kein Problem. Das Einzige, was mir an diesem Gerät wieder mal gar nicht gefällt, es kommt mit Android 2.3, mit Gingerbread auf den Markt. Ja, LG verspricht zwar ein baldiges Update auf Ice Cream Sandwich, aber meiner Ansicht nach kann es eigentlich nicht sein, dass im Mai 2012 noch ein Spitzenmodell unter den Smartphones mit Android 2.3 auf den Markt kommt. Ich meine, ich rede jetzt nicht von Einsteigergeräten wie das neue Huawei, das man bei Lidl, demnächst auch bei Phonik bekommt für 99,90 €. Einsteigermodell, ganz tolle Sache, überhaupt kein Problem, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich denke mal, um ein bisschen zu E-Mailen, um ein bisschen im Internet zu surfen, hier und da auf Facebook oder Google Plus was zu posten, reicht das auch völlig aus. Aber wenn ich mir wirklich ein Gerät in der Preisklasse von 500, 600 € kaufe, ohne Vertrag, dann erwarte ich eigentlich schon, dass dieses Gerät auch wirklich die neueste Technik an Bord hat, auch zum Verkaufsstart, weil wir kennen das ja alles, wie die Firmen dann immer Software-Updates versprechen und dann zögert sich's doch in die Länge. Ich bin zum Beispiel ja Besitzer des Galaxy Note von Samsung und ich warte noch immer auf Ice Cream Sandwich, was meiner Ansicht nach ein halbes Jahr, nachdem die neue Firmware verfügbar ist, auch nicht unbedingt sein kann. Abgesehen von vom veralteten Betriebssystem ist das Gerät nicht schlecht. 4,5 Zoll Display, 1,5 GHz Dual-Core-Prozessor, 1 GB Arbeitsspeicher. Das ist alles so verkehrt nicht, muss ich sagen. HSPA Plus kann es natürlich neben LTE auch und WLAN N ist auch mit drin. 4 GB interner Speicher reicht meiner Ansicht nach. Zusätzlich kann man Speicherkarten im MicroSD-Format einsetzen, bis zu 32 GB groß können die sein und eine 16 GB Karte ist sogar im Lieferumfang schon inbegriffen. Dazu hat das Gerät eine 8-Megapixel-Kamera, die neben Fotos auch Videos aufzeichnet. Da wird das HD-Format 1080p unterstützt. Eine Frontkamera gibt es natürlich auch, das ist ja heutzutage so üblich. 1,3 Megapixel, das Ganze für Videotelefonate. Der Akku hat eine Kapazität von 1830 mAh. Das ist schon recht gut, muss man sagen. Das ist schon wirklich recht gut, wenn auch keine Spitzenklasse. Wenn wir schon bei LTE sind, dann können wir vielleicht auch noch das Samsung Galaxy S2 LTE erwähnen. Ja, auch im Zeitalter des Samsung Galaxy S3, das am vergangenen Donnerstag vorgestellt wurde, ist das Galaxy S2 noch nicht altes Eisen. Nee, nee, das Samsung Galaxy S2 kommt oder kam als LTE-Version auf den Markt, ist technisch nahezu identisch mit dem bereits bekannten Samsung Galaxy S2, verfügt aber jetzt über einen 4,5 Zoll großen Touchscreen, die Auflösung weiterhin die mageren 800x480 Pixel, und die LTE-Version, die funkt als erstes in Deutschland verfügbares LTE-Handy auch in allen drei Frequenzbereichen. Kann man also theoretisch auch im Telekom-Netz einsetzen. Nachteil: Vodafone verkauft das Gerät momentan nur mit Vertrag. Das sind die gleichen Tarife, die es auch zum HTC Velocity 4G gibt. Und je nachdem, welchen der beiden Verträge man abschließt, die Superflat Internet Plus inklusive LTE-Option oder eben die Superflat Internet Allnet und die LTE-Version obendrauf, kostet das Samsung Galaxy S2 LTE entweder 149,90 € oder 199,90 €, ist also deutlich teurer als das HTC-Modell, bietet meiner Ansicht nach aber auch teilweise mehr, nämlich eben den dritten Frequenzbereich. Wer es natürlich ohnehin im Vodafone-Netz einsetzen möchte und 1800 MHz bei LTE nicht braucht, der kann natürlich auch das deutlich günstigere HTC verwenden, das HTC Velocity 4G, das ja schon seit März auf dem Markt ist. Und dieses Gerät gibt es dann auch schon für 49,90 € mit Vertrag, beziehungsweise wer den kleineren Tarif nimmt, der zahlt 99,90 €. Ja, und für das neue LG, von dem wir gerade gesprochen haben, da gibt es noch keine Informationen zu den Preisen bei Vodafone. Das Interessante ist natürlich, dass es jetzt doch so langsam aber sicher losgeht, dass die ganzen Hersteller, die großen Anbieter mit LTE-fähigen Endgeräten auf den Markt kommen. HTC hat ja auch gesagt, das One X soll es künftig als LTE-Version geben, und insofern, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich es überhaupt nicht verstehen, dass Samsung am vergangenen Donnerstag Abend um 20 Uhr deutscher Zeit in London ein neues Spitzenmodell, ein absolutes Flaggschiff unter den Android-Smartphones präsentiert hat. Und genau dieses Gerät, nämlich das Samsung Galaxy S3, kommt in Europa ohne LTE-Unterstützung. Da muss ich sagen, das ist meiner Ansicht nach richtig enttäuschend. Ja, das Gerät ist ansonsten wirklich ein absolutes Spitzenmodell. Ich bin auch ein Fan großer Geräte, 4,8 Zoll, ist ein bisschen kleiner als mein Galaxy Note, insofern vielleicht auch ein bisschen handlicher. Quad-Core-Prozessor etc. pp. Bis zu 64 GB Speicher, das lässt sich Samsung sicherlich teuer bezahlen. Momentan liest man überall nur die Preise für das 16 GB Modell, 599 € ohne Vertrag. Aber dass dieses Gerät eben ohne LTE Schnittstelle auf den Markt kommt, kann ich nicht verstehen. Es mag natürlich sein, dass die sich sagen, viele brauchen das sowieso noch nicht, aber ich sag mal so, ob man es braucht, das ist die andere Frage. Ich wiederum habe ja die Erfahrung gemacht, man fährt oft auch auf dem Land durch Gegenden, wo es keine UMTS-Versorgung gibt, aber LTE-Versorgung, die ist da. Und je nach Netz, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Telekom-Vertrag oder sogar eine Prepaid-Karte habe, dann kann ich mich ins LTE-Netz einbuchen. Ich surfe dann sicherlich nicht mit 50 oder 100 Megabit pro Sekunde, was bei LTE ja technisch geht, sondern eben mit den üblichen zum Beispiel 7,2 Megabit pro Sekunde, die in den meisten Tarifen auch auf Prepaid-Basis mittlerweile üblich sind. Aber immerhin, ich habe 7,2 oder in der Praxis sind es dann wahrscheinlich um die 6 Megabit pro Sekunde, die habe ich dann auch wirklich auf dem Handy zur Verfügung. Oder wegen mir auch mit dem Surfstick, ist ja kein Problem. Aber wenn ich in einer Gegend bin, wo eben kein LTE zur Verfügung steht, also handymäßig jetzt, ja, und auch kein UMTS-Netz, dann habe ich anschließend nur noch Edge mit etwa 200 Kilobit pro Sekunde, und das ist halt aus heutiger Sicht schon arg langsam. Und deswegen bin ich mittlerweile jemand, der sagt, also ein neues Gerät ohne LTE kommt mir eigentlich nicht mehr ins Haus. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn man es sicherlich im Alltag nicht braucht. Also ich bin zum Beispiel ja in der schönen Situation, im Homeoffice zu arbeiten, kann also zu 99% WLAN benutzen. Aber wenn ich hier bei mir im Ort, im hessischen Spessart unterwegs bin, da geht's eigentlich schon los. Ich habe hier momentan nur Edge, auch kein LTE, gebe ich zu. Ganz schwach kommt das Telekom-LTE-Netz hier an. aber wenn ich hier LTE hätte, dann muss ich sagen, könnte man ja wirklich vernünftig surfen. Über Edge ist das ja eigentlich, sind wir ganz ehrlich, nicht möglich. Also das ist absolut nicht mehr zeitgemäß, die Geschwindigkeit. Zwei Orte weiter, dann schon in Bayern. Da sieht's dann wirklich so aus, Vodafone hat LTE und darunter dann auch nur GPRS, kein Edge, kein UMTS, kein HSPA. Und da muss ich sagen, ist es wirklich ein Mehrwert, wenn ich LTE nutzen kann und wirklich vernünftig flüssig dann auch mit dem Handy surfen kann oder es beispielsweise natürlich auch als Modem einsetzen kann. Und insofern muss ich sagen, war für mich das Samsung Galaxy S3 eine Enttäuschung. Es wurde ja die Tage auch unter anderem vom René Hesse von MobiFlip, ist ja auch ein ganz bekannter Blog, thematisiert, dass er es überhaupt nicht verstehen kann, dass die ganzen Leute sagen, jetzt sind sie von dem Handy enttäuscht und so weiter und sie hätten doch ihr Touchwiz ein bisschen runtergefahren und es sei wieder viel näher an Android 4. Alles positiv. Die ganze Softwaregeschichte auf dem Samsung Galaxy S3 ist wunderbar, ist hervorragend, ist gelungen. Auch wenn ich mir natürlich reines Android wünschen würde, aber immerhin. Alles wunderbar. Aber ein Gerät, das die meisten, ich sage jetzt mal, mit Vertrag kaufen und das die Leute die nächsten 24 Monate begleitet. Und das ist der Punkt. Wir reden nicht von einem Gerät, das ich sowieso in einem Viertel oder in einem halben Jahr wieder abgebe, sondern bei einem Preispunkt von 500-600 Euro, sagen wir mal 500, wir kennen das ja, dass die Preise dann meistens relativ schnell auch nach unten gehen, zumindest so um 50-60 Euro, schon vor Verkaufsstart teilweise, bei einem Gerät, das aber die meisten Leute, ich sage jetzt mal, die nächsten 24 Monate einsetzen und gleichzeitig bei einem Spitzenmodell, da muss ich sagen, erwarte ich dann doch, dass zumindest hardwaremäßig die aktuelle Technik eingebaut ist. Ich vermute ja persönlich, Samsung verkauft jetzt erstmal die ganzen Galaxy S2 LTE-Geräte ab und im Herbst kommt dann ganz plötzlich und unerwartet doch noch das Galaxy S3 ebenfalls mit LTE-Schnittstelle auf den Markt. Könnte ich mir gut vorstellen. So war es beim Galaxy S2 ja letztes Jahr auch. Gut, es hat dann noch mal ein halbes Jahr gedauert, bis es in Europa auf den Markt kam, die LTE-Version, aber so war es ja beim Galaxy S2 auch und insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass es beim neuen Modell auch so ist. Ansonsten natürlich wirklich ein super Gerät, ein schönes Gerät, das auch akkumäßig zum Beispiel sicherlich ein deutlicher Schritt nach vorne ist. Viele kritisieren, dass es wieder ein Plastikbomber ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch ist dieses Gerät nur etwa 130 Gramm leicht. Das wirkt natürlich nicht so hochwertig wie ein HTC One X oder wie ein, wegen mir auch wie ein iPhone 4S. Andererseits ein iPhone 4S mit seinem Glasgehäuse, das finde ich dann doch deutlich anfälliger gegen Kratzer und ähnliches. Also, und das HTC One X, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir wegen dem fest eingebauten Akku nicht. Ja, also das kennen wir ja alle, fest eingebaute Akkus und Power-User, das ist eigentlich ein Widerspruch in sich und ich fürchte, auch mit einem HTC One X würde ich nicht glücklich werden, nicht nur wegen der Software, da hat der Rio schon was zugesagt in den letzten Wochen, würde mir jetzt auch nicht so megamäßig gefallen, das ist aber bei Samsung auch nicht viel besser, sondern mir wäre halt auch ein reines Ice Cream Sandwich am liebsten, da muss man dann halt wirklich das Galaxy Nexus kaufen und ich hatte es ja und hab's wieder verkauft und bin dann doch beim Galaxy Note hängen geblieben. Lag in meinem Fall vor allem daran, mich hat am Galaxy Nexus sehr gestört, dass dieses Gerät recht leise war, der eingebaute Lautsprecher. Das hat mich jetzt nicht nur bei Musik- oder Podcast-Wiedergabe gestört, sondern vor allem auch, dass man den Klingelton in lauter Umgebung, Frankfurt auf der Zeil, Berlin auf dem Kudamm, hört man ihn einfach nicht, geschweige denn auf einer CeBIT oder auf einer internationalen Funkausstellung. Das ist wirklich absolut suboptimal. Verstehe ich auch nicht. Es gab dann irgendwelche Boost-Apps auch, mit denen man das aufdrehen konnte. Dann war allerdings der Lautsprecher übersteuert. Das kann es also auch nicht sein. Also insofern, ja, ich hätte mir vielleicht das Galaxy, das Nexus S kaufen sollen, das der Rio auch hat. Aber da ist dann wieder der Punkt, das ist dann wie beim Samsung Galaxy S2 LTE. Will man sich wirklich ein Jahr altes Gerät kaufen? Das ist eigentlich auch nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss. Insofern, ich behalte mein Galaxy Note und hoffe auf einen Nexus 4G, Nexus 4G im Herbst. Und dann kann man ja doch mal drüber nachdenken, ob man das dann einsetzt. Was es ja auch in dieser Woche noch gab, da möchte ich auch noch kurz drauf eingehen, sind Berichte, denen zufolge Google ein Patent angemeldet hat bezüglich eines Smartphones mit physischer Tastatur, mit echter Hardware-Tastatur und quasi als später Nachfolger des T-Mobile G1, muss ich sagen, würde ich sehr, sehr begrüßen, weil ich bin nach wie vor ein Tastaturfan. Ich komme mit Swipe auf dem Galaxy Note eigentlich ganz gut klar, um kurze E-Mails zu beantworten, um im Instant Messenger zu chatten oder wie auch immer. Aber für längere Texte ist das natürlich nichts. Da muss ich sagen, komme ich mit einem Motorola Milestone 2 deutlich besser zurecht. Und ja, dieser Nachfolger, das haben wir hier schon thematisiert, das Droid 4 gibt es ja leider nicht in Europa und bisher wurde auch nichts angekündigt. Eigentlich sehr, sehr schade. Trotz der ja auch von Motorola nicht gerade bekannten rühmlichen Update-Politik könnte ich mich mit einem Droid 4 anfreunden wegen der Tastatur, aber es kommt nun mal auch offensichtlich bei uns nicht auf den Markt. Gut, das wäre es dann in dieser Woche von mir. Dann gebe ich wieder zurück zum Rio und wir hören uns in den nächsten Wochen wieder. Wenn ich nächste Woche was auf Lager habe, melde ich mich natürlich wieder zu Wort, gar keine Frage. Ansonsten irgendwann in den nächsten Wochen ganz bestimmt wieder hier im Uncast. Ja, also da kann ich dem Markus nur recht geben. Vielen Dank, Markus, für deinen tollen Beitrag. Auf jeden Fall ist es schon eine Enttäuschung, dass das Samsung S3 ohne LTE in Deutschland ausgeliefert wird oder wahrscheinlich auch in Europa ohne LTE ausgeliefert wird. Und das mit der neuen Version, die dann bald kommen wird, da bin ich mir sogar ganz sicher, dass das so passiert, denn Samsung ist ja bekannt dafür, dass es für verschiedene Netzbetreiber auch verschiedene Handys gibt. In den USA ist es fast für jeden Netzbetreiber ein neues Modell mit mehr oder minder unterschiedlichen technischen Daten. Sogar die Buttons unten sind da unterschiedlich. Und das wird sich sicherlich auch mit dem S3 so fortsetzen. Samsung ist sehr freundlich gegenüber den sogenannten Carriern. Das heißt, wenn die irgendwelche Wünsche haben speziell, dann werden die das auch bekommen. Und ich bin überzeugt davon, dass Samsung auch früher oder später die LTE-Version von dem S3 herausbringen wird. Warum ist es jetzt nicht gleich gemacht worden? Ich vermute da fast dahinter ein Problem mit dem Akku. Denn viele, die sich freuen, wenn die ersten LTE-Handys auf den Markt kommen, die werden herb enttäuscht werden durch den Akkuverbrauch. Da gibt es etliche Modelle in den USA, die haben gezeigt, dass der Akkuverbrauch so dramatisch steigt mit LTE, dass es bei manchen Modellen kaum noch eine vernünftige Handhabung gegeben ist. Also das sind die Akkus schneller leer, als man A sagen kann. Und das bringt natürlich dann auch nichts mehr. Möglicherweise steckt auch das dahinter, dass hier vielleicht noch eine Optimierung stattfinden muss und Samsung das S3 nicht gleich herausbringen möchte wegen dem Akkuproblem. Ja. Das Samsung S3 ist ja, wie der Markus schon gesagt hat, offiziell vorgestellt worden und sicherlich das Flaggschiff von Samsung. Da gibt es jede Menge tolle Bilder davon, die habe ich auch mal verlinkt. Da kann man sehr schön das tolle Design auch sehen. Übrigens auch dieser Lockscreen, der, wenn man den antippt, so Wellen erzeugt und durch die hohe Rechenleistung und der schönen Animation hat man wirklich das Gefühl, man tippt hier auf so eine Wasseroberfläche und die schlägt dann Wellen. Eine nette Spielerei. Ja. Auch der Markus hat auch angesprochen, dass es das TouchWiz ein bisschen mehr wieder aussieht wie das echte Android. Auch das ist natürlich zu begrüßen, aber auch ich sag da, ich hätte mir lieber ein komplettes Ice Cream Sandwich gewünscht oder zumindest die Möglichkeit, dass man eben die Originaloberfläche von Ice Cream Sandwich nutzen kann. Das TouchWiz ist nach wie vor dann doch eher störend. Dünn, sehr, sehr leistungsfähig, da komme ich gleich noch dazu. Sieht sehr elegant aus und ist auch vom Design her was ganz, ganz Schönes. Und ich würde auch sagen, zwar nicht ganz neu vom Aussehen her, es erinnert mich eher an ein HTC-Handy, ja, von der Form her. Ja. So wie das HTC One X beispielsweise, ja, so ein bisschen. Nicht ganz, aber ein bisschen. Und da habe ich ja auch gelesen in einem Beitrag, ich glaube auf androidcentral.com, dass die Anwälte dieses Handy designt haben, damit man eben weiteren Schwierigkeiten mit Apple aus dem Weg gehen kann. Und ich muss sagen, also man könnte die Anwälte, wenn das stimmen würde, ja, könnte man die Anwälte das öfters designen lassen, denn das Design sieht so viel besser aus. Ja, also wirklich sehr, sehr schön. Also richtig toll, wie ich finde. Das ist natürlich Geschmackssache, ganz klar. Ja, was gibt's noch? Also, von den Leistungsdaten her habe ich eben schon gesagt, das S3 ist das leistungsfähigste Handy auf dem Markt, wenn es herauskommt. Und zwar deutlich. Ja, das haben, ja, ich weiß, Benchmarks jetzt wieder mal gezeigt. Genau, Benchmarks, das ganz, ganz Schlimme. Ja. Das heißt, naja, man muss vorsichtig sein natürlich mit solchen Benchmarks, ganz klar. Die sind eben, was das reale Leben anbetrifft, nicht immer 100% aussagekräftig. Aber wenn man so große Abstände dann sieht, ja, dann wird es eigentlich deutlich. Das HTC One X kann da vielleicht gerade noch so ein bisschen mit anstinken, und zwar die internationale Version. Und auch welches war es nochmal hier? Das HTC Sensation 4G. Ja. Wenn man das dann im Vergleich sieht, dann ist es halt ganz, ganz übel. Also das ist so die untere Reihe. Ich sag mal hier, ich hab die Benchmarks da verlinkt, ja, kann man da mal angucken. Aber beispielsweise im GL-Benchmark 2.1, da hat das Galaxy S3 satte 103 Punkte bekommen. Beispielsweise das Galaxy S2 hat 62 Punkte, das HTC One X 63 Punkte und das Apple iPhone 4S 73 Punkte. Also deutlicher Abstand nach oben für das Samsung Galaxy S3. Genauso wie beim SunSpider JavaScript Benchmark. Da ist allerdings das LaVax Solo X900, das ist kaum bekannt bei uns, vorne. Dann allerdings folgt schon das Galaxy S3, dann das HTC One X, HTC One X International und das Samsung Galaxy S2. Und da ist halt natürlich auch das Apple iPhone 4, also aber das wundert nicht, weit, weit abgeschlagen, aber das ist ja nichts Besonderes bei diesem SunSpider JavaScript-Test. Dann beim Browser-Mark ist ebenfalls Samsung Galaxy S3 ganz weit vorne. Also das ist wirklich die Unterschiede dramatisch. Das nächste ist dann das HTC One X, die internationale Version und so weiter und so weiter. Also da wird es ganz, ganz deutlich. Also, wie gesagt, Benchmarks kann man nicht immer als 100% aussagekräftig nehmen, aber man kann durchaus sagen, dass das S3 das schnellste und leistungsfähigste Handy auf dem Markt ist, sobald das herauskommt Ende Mai, das kann man durchaus sagen. Und nichts anderes haben die Leute auch erwartet von Samsung Galaxy S3. Also alles andere wäre enttäuschend gewesen. Ja. Die Erwartungen wurden allerdings soweit erfüllt, was das, was die Leistung anbetrifft. Ja. Vom Design her, also diese Buttons, die da noch eingebaut wurden, die gefallen mir ehrlich gesagt nicht. Ice Cube Sandwich ist eigentlich die Zeit für diese Buttons vorbei. Vor allem wurde ein Menü-Button unten integriert, den gibt es überhaupt nicht mehr. Also so ganz konform ist es nicht. Und das macht mich ein bisschen traurig, dass hier konsequent die Guidelines von Android missachtet werden. Ja. Gut, was ist noch zu sagen? Das S3, gut, hat kein LTE. Also ist schade. Ich selbst habe ehrlich gesagt keinen großen Bedarf an LTE. Weil ich mit einer zum Beispiel mit der Vodafone-Karte 14.4 erreichen kann. Und selbst das ist naja, nicht unbedingt erforderlich, sage ich mal. Ich habe halt sehr viel WLAN-Netze. Und ich konnte mich eigentlich jetzt noch nicht großartig beschweren unterwegs, was die reine Datengeschwindigkeit anbetrifft. Aber sind wir ehrlich, auch wenn jetzt am Anfang das LTE-Netzwerk vielleicht mit großen Geschwindigkeiten trotzt, sobald mehr Leute LTE haben, geht die Geschwindigkeit wieder runter. Und das ist genauso wie mit diesem versprochenen 14.4. Es geht ja auch jetzt übrigens viel schneller sogar im UMTS-Netz. Nur ist halt in der Realität diese Geschwindigkeit nicht zu erreichen, weil je mehr Leute das Netz gerade benutzen, desto langsamer wird es. Also von daher bin ich noch nicht mal annähernd an den versprochenen 14.4 dran, und ich werde auch innerhalb von kurzer Zeit auch nicht mal annähernd an den versprochenen Geschwindigkeiten für LTE rankommen. Das weiß ich jetzt schon. Trotzdem wäre es natürlich gut, wenn man beim Handy, das eben, wie der Markus schon sagte, 2 Jahre in Benutzung normalerweise ist. Also da habe ich auch Einschränkungen, das hatte ich ja auch schon mal mit dem Mo besprochen. Also ich finde, 1 Jahr kann man veranschlagen für ein Android-Handy. Wer da so einen Vertrag mit dem Handy abschließt und das damit reinrechnet, da muss man halt einen sauren Apfel beißen. Aber die Entwicklung geht halt so schnell, dass ein maximales Lebenszeit von 1 Jahr für ein Android-Handy, ja, tue ich da veranschlagen. Und alles andere ist dann eben Bonuszeit, wo man dann eben, ja, zähneknirschend darauf verzichten muss, auf die neuesten Sachen. Und man muss es abwägen, ob man sich jetzt noch ein Handy kaufen will ohne LTE. Alle anderen Leistungsdaten sind sehr, sehr gut. Aber, und das sage ich auch, ich bin mir fast sicher, wenn die Gerüchte stimmen sollten, was ich sehr schade fände, dass das neue Nexus-Handy Ende des Jahres wieder von Samsung kommt, dann wird es garantiert das S3 sein in einer überarbeiteten Version, vermutlich dann auch mit LTE und mit echtem Ice Cream Sandwich drauf. Nein, eben nicht, mit echtem Jelly Bean wäre wahrscheinlich drauf. Ja, und also von daher kann man sagen, wer jetzt wirklich ein Google-Handy haben will, sollte vielleicht noch ein bisschen warten. Die anderen, denen das egal ist mit der Oberfläche, könnten sich das S3 durchaus mal angucken, aber erstmal mit LTE ist nichts. Und tja, was soll man jetzt tun? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Das Telefon selbst, die Leistungsdaten sind phänomenal. Momentan gibt es eben, wie ich schon gesagt habe, nichts Besseres auf dem Markt. Ja, dann die News. Das Galaxy Tab wird in Kias K9 Luxusauto integriert. Ja, ich weiß, Kia-Autos und Luxus, ja, Tatsache. Der K9 ist als Luxuslimousine durchaus tragbar. Ja. Und entsprechend wird das Teil dann auch sehr, sehr hochwertig ausgestattet. Und da ist eben jetzt auch bei diesem K9 Sedan auch ein Galaxy Tab 10.1 integriert. Und da wird natürlich einiges möglich sein. Ja, da bin ich mal ganz sicher, dass er auch eine Fahrzeugsteuerung, das heißt natürlich nicht fahren, ja, sondern eine Fahrzeugsteuerung in Form von Bedienung von verschiedenen Elementen über das Tablet gehen wird. Ja. Da gibt es schon ein paar Hinweise darauf. Und ich denke, da ist noch was Interessantes. Ob das bei uns, da ist noch was Interessantes zu erwarten, ob das bei uns jemals rauskommt, hier diese Ausstattung mit diesem K9 Sedan, das darf noch bezweifelt werden. Also bei uns sind ja die Autos, auch die von Kia, auch die Luxusautos, nicht ganz so gut ausgestattet wie eben beispielsweise in anderen Ländern. Außerdem ist der K9 auch bei uns noch nicht auf dem, also noch nicht erhältlich. Als Modell ist es bei uns noch nicht mal gelistet, dieser K9 Sedan. Dann ist fraglich, ob das bei uns überhaupt rauskommt. Die Telefonrechnung, die kann jetzt auch genutzt werden, für Android-Apps zu bezahlen. Das kreuzt sich jetzt wieder mal mit den Google Plus-Nachrichten. Ja. Aber ich sag's trotzdem schon mal vorneweg. Also die Apps, die können bei Vodafone und T-Mobile auch per Telefonrechnung bezahlt werden. Und ich finde, das ist natürlich das Optimum überhaupt. Ja. Da braucht man keine Kreditkarte mehr, braucht kein PayPal mehr, was viele Leute, da komme ich auch nochmal dazu, auch gar nicht gut finden. Ja. Und man kann einfach mit seiner oder auf der Telefonrechnung, dann zahlen wir einfach mit abgebucht mit der Telefonrechnung. Das ist schön, so soll das sein. Das ist der Schlüssel, finde ich, zu einem problemlosen Kauf von Apps. Keine Kreditkarte, kein PayPal, man zahlt einfach mit der Telefonrechnung. Das ist genau das, was die Leute in Europa brauchen, die das eben nicht gewohnt sind, alles mit der Kreditkarte zu bezahlen. Und da braucht man auch nichts weiter zu machen. Das ist schön. Nur müssen dann auch alle Provider mitziehen. O2 beispielsweise und E-Plus müssen da auch mitmachen. Das ist die Frage, warum machen sie nicht mit? Das kann sein, kann daran liegen, dass die Verhandlungen eben ins Stocken geraten sind, weil die eben ganz andere Vorstellungen haben, ja, von Beteiligungen. Ja, die Carrier, die wollen Beteiligungen haben, die Netzbetreiber. Die machen das nicht umsonst. Und Google will natürlich eigentlich keine Beteiligung an anderen abtreten, weil sie muss ja schon die Entwickler quasi, also das Geld ist ja hauptsächlich für die Entwickler und so müsste Google dann von ihrem Beitrag, den sie bekommt, ich glaube 30% ist das, wenn ich das richtig weiß, müssten die also nochmal dem Netzbetreiber abgeben und das macht natürlich Google auch nicht. Und daher gibt es da immer harte Verhandlungen und über die Modalitäten wird immer Stillschweigen bewahrt. Ich weiß also nicht genau, was jetzt Vodafone oder T-Mobile bekommt. Vielleicht auch eine Pauschale oder ähnliches, ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall, das ist ein Riesenfortschritt, das wäre schön, wenn das jetzt auch bei O2 und E-Plus funktionieren würde, dann hätte jeder mit einem Vertrag zumindest die Möglichkeit, eben Apps zu kaufen, ohne weiteres einzurichten im Markt. Ich habe letzte Woche angesprochen, diese Wake-Up-Kampagne, die ich richtig genial fand, super, Hochachtung dafür. Wir haben vermutet, es wäre Samsung. Ja, das haben auch die meisten in der Presse geschrieben, weil eben Samsung so eine Wake-Up-Kampagne gerade fährt. Aber nein, dieses Wake-Up, das war von Rim Research in Motions, die Hersteller des Blackberries. Die haben den Bus angeheuert und an den Apple Store fahren lassen, an großen in Australien und dort eben ein riesen Aufgebot an Menschen rausgestürmt aus dem Bus und auch an die Kunden und an die zu den Mitarbeitern die Schilder gezeigt, Wake Up und laute Sprechchöre über viele Minuten lang losgelassen und dann sind die durch die Stadt gelaufen mit diesem Wake Up Motto und haben eben die Leute aufgefordert, hier aufzuwachen, ja. Und zu sehen, ja, was Sache ist, quasi das Distortion Field, ja, zu sprengen. Aber es ist schon bezeichnend, dass die Leute dann vermutet haben, Samsung würde dahinter stecken und nicht BlackBerry. Ich glaube, BlackBerry muss, oder RIM muss da noch ein bisschen arbeiten, ja, und dass das ein bisschen bekannter wird. Aber jetzt wissen es viele zumindest mal, wer diese Aktion gemacht hat. Vielleicht sind ja jetzt die folgenden Aktionen, da kommt bestimmt noch was, vielleicht werden die dann schneller eben Research in Motion zugeordnet. Okay, naja. Also die Aktion fand ich super gut, nur hätte vielleicht Rim das klarer machen sollen, dass sie das sind, weil viele eben jetzt auf Samsung getippt haben und nicht jeder liest oder hört dann eben auch diese Korrektur, dass es eben nicht Samsung war, sondern Rim. Huawei investiert in Cloud-Speicher und zwar in unbegrenzten Cloud-Speicher. Ja, genau, die investieren in Rios Visionen, nämlich, dass man einen Cloud-Speicher hat, so wie es die Firmen ursprünglich versprochen haben. Ich kann es nur immer wieder betonen, der die unendlich große Festplatte Internet. Ja? Und daran arbeiten die mit verschiedenen Forschungseinrichtungen, unter anderem mit dem CERN, ja, der auch für das für den Large Hadron Collider verantwortlich ist, ja, und auch für das Internet, so wie wir es kennen, das WWW an sich, ja, ist auch dafür verantwortlich. Tim Berners-Lee war ja ein ist eine kleine Anekdote, das wissen die meisten vielleicht gar nicht, das oder haben es nicht so vermittelt bekommen. Das WWW ist eigentlich ein Abfallprodukt aus der DAISY-Forschung, die an CERN gelaufen ist, also sozusagen dem Vorläufer von dem Large Hadron Collider. Und ich warte ja immer noch, bis die Abfallprodukte des LHCs aufschlagen bei uns. Und vielleicht ist das ja schon hier was in dieser Richtung. Denn man hat hier Möglichkeiten beispielsweise entdeckt, wie man sehr, sehr effektiv, ja, und sicher auch riesige Datenmengen verwalten kann. Und da arbeitet jetzt eben Huawei zusammen mit dem CERN an einer Möglichkeit, dass man eben den Benutzern unendlich Cloud Space zur Verfügung stellen kann und das auch verwalten kann in größerem Stil. Ja, weil bisher sind ja solche Angebote, wenn es da heißt Unlimited, ja, unbegrenzter Speicher, dann geht man davon aus, dass das natürlich nicht jeder Kunde auch tatsächlich ausnutzt. Das heißt, nicht ewig große Datenmengen uploadet und die dann benutzt, sondern man geht davon aus, dass die Leute eben zufrieden sind, dass man eben das Angebot hat, ja, und eben das aber nicht vollkommen ausnutzt, ja, wie es viele Provider auch mit Internetseiten machen, ja, unlimited traffic, und ja, und dann ist das Geschrei groß, wenn man wirklich große Datenmengen transferiert, dann stellen die sich meistens wieder quer, ja. Aber das stört halt die Rechnung, und Huawei guckt aber, dass die das jetzt auch hinkriegen, dass sie tatsächlich in der Lage wären, für viele, viele, viele Kunden, für viele Accounts quasi unbegrenzten Speicher zur Verfügung zu stellen. Klar, unbegrenzt ist natürlich ein relatives Wort. Unbegrenzt gibt es ja eigentlich so gar nicht, ja, weil wenn jeder unbegrenzt speichern würde, dann würde ihr auch, ja, müsst ihr auch unbegrenzt der Speicher von Huawei zum Beispiel oder von einem Anbieter aufgerüstet werden, und ja, irgendwo, ich meine, unbegrenzt gibt es ja irgendwo gar nicht. Ja. Irgendwo ist immer so ein Limit, ja, aber man kann sicherlich irgendwie das so sagen, dass wenn ein Kunde nie davon betroffen ist, dass er eben keinen Speicher mehr hat, dann kann man das ja als unbegrenzt sehen. Ist ein bisschen kompliziert so zu erklären, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, wenn wir das mit dem Wasserhahn aufdrehen, hier in unseren Gefilden, ja, da läuft auch nicht unbegrenzt Wasser raus. Irgendwo gibt es immer eine Grenze. Wenn das alle machen würden, dann wäre das Wasser verbraucht. Ja, und da würde nicht so schnell Wasser nachkommen. Ja, also verbraucht gibt es ja eigentlich nicht bei Wasser. Ja, das ist ja wieder eine andere Geschichte. Aber es könnte nicht so schnell so viel Wasser nachkommen, dass eben diese Leute mit offenem Wasser haben, Tag und Nacht, alle Haushalte ja, das machen könnten, ohne dass das Netz zusammenbrechen würde. Es reicht allerdings, wenn eben der Mensch im Haushalt so viel Wasser hat, wie er möchte, wie er verbrauchen kann, und dann kann man sagen, er hat ein unbegrenztes Wasserangebot. Ziemlich kompliziert, jetzt habe ich so lange darum gemacht, mich dann zu erklären, dabei wisst ihr das alles ja schon. Deswegen gehe ich gleich zum nächsten Thema. Ha, nein, von wegen auch Cloud. Und zwar, Amazon bringt jetzt eine Desktop-App. Desktop-App, was ein Name. Also ein Programm für einen Desktop, ne? Desktop-App. Für seinen Cloud-Dienst. Und der Cloud-Dienst gibt's ja, den Cloud-Dienst gibt es ja schon länger bei Amazon, ja. Ist auch in gewissem Maße unbegrenzt. Ja, nämlich für Musik, die man von Amazon kauft, aber naja, begrenzt wird die dadurch durch die finanziellen Mittel, die jemand zur Verfügung stehen hat. Aber was vielleicht die wenigsten wissen. Also Amazon bietet in den USA eben auch Cloud-Speicher für andere Sachen, zum Beispiel für Fotos, ja, Dokumente, Videos und alle Arten von Dateien. Die kann man hochladen eben in die Amazon Cloud. Und bisher ging das eben hauptsächlich mit den Geräten von Amazon, das heißt Kindle und auch die mobilen Geräte wie iPhone und Android. Und jetzt eben auch eine vernünftige Desktop-App für Mac und Windows, Linux leider nicht momentan, noch nicht, ja, nichts Offizielles, und damit ist das also auch abgedeckt, nur bringt es bei uns nichts, deswegen werde ich da jetzt auch gar nicht lange drauf rumreiten, weil der Cloud-Dienst, den Cloud-Speicherdienst gibt es bei uns nicht, zumindest nicht diese Amazon Cloud, die da angeboten wird, das ist mal wieder nur für die USA. Was mich auch noch fasziniert hat diese Woche, war ein Wikipad. Dieses Wikipad, das ist ein Gaming-Tablet. Ja. Und das wurde schon mal vor längerer Zeit vorgestellt, dieses Wikipad. Und diesmal wurde das Design offenbar richtig schön überarbeitet und das sieht richtig toll aus. Und das wird also ein, wenn ich das hier richtig lese, wird es ein 10,1 Zoll Display haben. Ein Quad-Core-Prozessor und optional stehen auch WG-Verbindungen zur Verfügung. Und das wird sich hauptsächlich auf das Cloud-Gaming beschränken. Also da wird auch so eine kleine Vision wieder wahr. Das ist, dieses Cloud-Gaming ist dieser, sag ich mal, Service, wo das Programm, das eigentliche Programm auf einem schnellen Rechner, hoffentlich schnellen Rechner läuft, also auf dem Server, und das Gerät bekommt quasi mehr oder minder nur die, die Grafikdaten zugeschickt, das was angezeigt wird, und sendet die Steuerungsdaten, und der Server reagiert dann quasi und schickt dann wieder die entsprechenden, wenn man so will, Daten raus. Und die Schwierigkeit bei diesen Cloud-Gaming-Diensten ist eben die Latenzzeit. Die darf keineswegs hoch sein. Im Gegenteil, die muss extrem niedrig sein, damit ein möglichst verzögerungsfreies Spielen möglich ist. Ja? Also bei normalen Latenzzeiten, wie man sie eben zum Beispiel abends hat, ja, wenn man da jetzt, ja, also so Sachen wie Shooter sind ja also extrem kritisch, ja, in dem Bereich, wenn man da also jetzt, was weiß ich, nach links dreht und es dauert auch nur 10 Millisekunden, ja, länger als man das gewohnt ist und dann spürt man einen deutlichen Lag. Und man wird da niedergemäht, noch bevor man weiß, was überhaupt los ist. deswegen ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Ja. Gut, 3D-Shooter sind natürlich jetzt ein besonders schwieriges Genre für Cloud Gaming. Natürlich gibt es auch zum Beispiel Multiplayer-Games, die nicht ganz so kritisch sind, beispielsweise Brettspiele. Also sowas wie, oder solche Puzzlespiele, ja, wie beispielsweise Bust the Move oder ich könnte mir vorstellen, sowas wie Zookeeper, Multiplayer-Modus, ja. Das wären so Sachen, die sehr, sehr schön sind. Aber auch so Dinge wie zum Beispiel Cityville, ja. Auch das kann ich mir vorstellen, dass das ganz, ganz gut läuft. Die Vision von der Firma ist jedenfalls sehr, sehr groß. Die wollen auch die sagen auch Actionspiele und so weiter. Gibt es dafür dann, und ich finde die Idee interessant, vor allem ein 10,1 Zoll großes Teil. Ich hoffe, das Gewicht wird sich einigermaßen in Grenzen halten, weil ich meine, man hat da schon ein Gerät in der Hand, ne? Dafür hat man ein schönes Display und damit kann man auch was machen. Schön wäre es noch, das ist leider hier nicht, geht ja nicht klar draus hervor. Schön wäre es natürlich auch, wenn ein HDMI-Ausgang zum Beispiel vorhanden wäre, für auch noch an den TV-Anschluss ist, damit es noch größer geht. Und dann hätte man ja das Teil schon als Controller in der Hand. Und übers TV sieht man dann eben das große Bild. Das wäre fantastisch. Ja, das wäre eine schöne Sache, denke ich. Also das WikiPad, so nennt sich das WikiPad Gaming Tablet, das soll eben die Cloud Games jetzt auf Touren bringen, ja, und fragt noch nicht mal, wo das oder wann das bei uns erscheinen wird. Bisher gibt es das Teil ja noch nicht mal in den USA und das werden wir also, da müssen wir also noch abwarten. Ich hoffe, dass es auch dann bei uns verfügbar ist. Die Voraussetzungen sind bei uns gar nicht mal schlecht, weil wir eigentlich vom Breitbandnetz her eine gute Latenzzeiten haben im Vergleich zu den Anbietern in den USA meistens. Also da muss ich sagen, sieht es mal ausnahmsweise gut aus, ja. Aber es bleibt nur natürlich die Frage, ob die Firma auch bei uns einen Markt dafür sieht, weil da ja hier immer die Leute sehr, sehr skeptisch an die neuen Sachen herangehen und merken, wie vor allem in Japan, aber auch in den USA eben die Leute dann das auch mal kaufen, wenn es noch nicht geprobt oder erprobt ist in einem anderen Land. Ja, genau. Dann noch was mich, ich möchte zwar nicht sagen geärgert hat, aber verwundert hat, dass es mal wieder so eine Aussage getroffen wird. Flipboard kommt auf Android und zwar zuerst auf das Galaxy S3. Das wird es erstmal exklusiv geben. Danach wird es natürlich auch für andere Android-Handys geben. Ja, ihr habt richtig gehört, Flipboard wird es für Android geben. Die Aussage, die ich dann auf der Flipboard-Seite gefunden habe, wisst ihr, die finde ich mal wieder richtig blöde. Ich hätte fast wieder ein Kraftwort benutzt, ja, Kraftausdruck. Und zwar gibt es dieses das Flipboard für Selected Android Phones, ja, also ausgewählte Android-Telefone. Ausgewählte Android-Telefone? Ach, wisst ihr was, nehmt doch einfach den Kram und verzieht euch damit. Was soll denn das? Was soll denn das? Crap, aus, Ende, gegessen. Also auf sowas kann man doch verzichten. Wäre eine Anwendung schon so programmiert, dass man sagt, ja, aber nur auf ein paar ausgewählten Android-Handys wird es laufen. Also dann kann man doch die App gleich wieder vergessen. Zack und weg, tschüss. Wenn es mal auf allen läuft oder auf nahezu allen, dann kann man wieder gucken nach Flipboard und ansonsten lassen wir es mal. Wobei ich sagen muss, am Flipboard auf dem iPad und auf dem iPhone ist sehr, sehr genial. Da kann auch, wie ich finde, Google Currents nicht anstinken dagegen. Also da ist wirklich sehr, sehr schöne Umsetzung. Wenn das so auch auf Android gemacht wurde, dann ist diese App wunderbar. Nur das wird nicht nutzen, wenn die meisten Android-Nutzer diese App gar nicht nutzen können, weil es ja nur auf ausgewählten Android-Telefonen funktioniert. Da merkt man so richtig den Snobismus wieder. Also, oh Mann. Naja. Dann komme ich zu den G-Drive-Nachrichten. Ja, klar. Ja, das kann man auch fast schon sagen. Ja. Es ging nämlich darum zuerst mal, der eBay-Bow hat geschrieben, ja, alleine der Teaser mit dem Thema G-Drive klingt nach einer Menge Rio. Ja, da hat er ziemlich recht gehabt. Und hat dann auch weiterhin geschrieben, nachdem er den Podcast, den Uncast gehört hat. Da ich bisher bei keinem Anbieter Speicher hinzukaufen wollte, musste, konnte ich mir kein Bild von den Preisen machen von G-Drive, aber gerade der gigantische Sprung von Docs zu G-Drive-Preisen ist eine Unverschämtheit. Ich war nicht enttäuscht, aber auch nicht überrascht von G-Drive. Nach dem Uncast bin ich nun aber wirklich das erste Mal enttäuscht von Google. Ich wünsche mir nun einen stärkeren Marktkampf, sodass die Preise fallen und die Angebote und Services steigen. Eine Sync-Funktion mit auf meinem Android erwarte ich einfach von Google. Ich glaube nicht, dass Google nur gleichzieht mit der Konkurrenz. Da kommt bestimmt was, hoffentlich. Google hat mich sehr überzeugend an seinen Diensten und Möglichkeiten. Es fehlt nur noch eine schöne Cloud. Abwarten und Tee trinken. Ich muss da sagen, finde ich auch richtig und ich habe dieselbe Hoffnung wie der Ibabo, dass Google da vielleicht jetzt auch sieht, dass sie nicht alles richtig gemacht haben bei diesem G-Drive, gerade in Verbindung mit dem Android. Und die anderen Anbieter werden sicherlich nicht ruhen. Ja? Dropbox hat ja schon gleich reagiert und hat, also für die Leute, die Bilder hochladen, ja, eben 3 GB zusätzlich gegeben, sodass man eben auch auf diese 5 GB kommt, wenn man das nutzt. Und da wird sicherlich noch einiges folgen. Ja, also an freien Speichermöglichkeiten und natürlich auch an den Preisen. Ich hoffe, da wird es auch noch einiges geben an Kampf. Nur, wie gesagt, so Anbieter wie LiveDrive oder so, die brauchen natürlich nichts zu machen. Die haben ein Angebot, das so viel besser ist. Ja. Und dass da Google eben nicht drauf reagiert, kann eigentlich nur heißen, dass Google andere Ideen hat, was sie über Cloud-Speicher verstehen. Und das ist das, was mich leider ein bisschen traurig stimmt, dass Google eben denkt, so kleine Mengen an Daten, das sei die Cloud der Zukunft. Ich denke eher, dass es die für mich das Ende der Festplatte einläuten sollte. Ja, dass man irgendwann seine Daten nur noch auf Cloud-Diensten gespeichert hat, vielleicht sogar auf verschiedenen, dass man ein Backup machen kann, ja, mit einer schönen API, dass die untereinander die Daten übertragen können. Sowas würde ich mir wünschen für die Zukunft, und dann könnte man den physikalischen Medien endgültig den Chaos machen, zumindest mal was auf der Heimbenutzerebene, was die Heimbenutzerebene angeht. Aber das ist Zukunftsmusik, nur so wird diese Zukunft noch nicht mal annähernd angekratzt, noch nicht mal annähernd eingeläutet. Da sind andere Anbieter eben schon weit, weit vorne. Der Thomas schreibt auch, nachdem ich die Episode 93 gehört hatte und dann die Präsentation von G-Drive kam, konnte ich mir schon vorstellen, wie hart die Kritik von Rio sein würde. Ich kann mir da noch kein Urteil erlauben, nutze die Cloud-Dienste mehr oder weniger als Alternative zum USB-Stick. Die Preiserhöhung ist allerdings heftig, aber wie eBay Bo schon schrieb, abwarten. Ich denke, auch da wird noch nachgebessert. Ja. Also auf jeden Fall als Alternative zum USB-Stick ist es ganz gut. Ja, man kriegt einen 5 GB USB-Stick kostenlos. Gut, da kann man sich nicht beschweren. Ja. Ja. dann habe ich hier noch unter Frage Rio. Ja, da hat ebenfalls der Thomas geschrieben, das Samsung Galaxy S3 wird ja sicher eines der Hauptthemen dieses Casts sein. Meine Frage: Haben wir mit dem S3 etwa hardwaremäßig auch das nächste Nexus gesehen? Rein dein Bauchgefühl und deine Meinung dazu. Ich habe schon mal gesagt, ja, ich denke schon, das war auch so passiert, auch in dem Zeitrahmen mit dem Galaxy, also mit dem Nexus S und mit dem Galaxy Nexus ist es so passiert. Und ich denke, das wird auch hier mit dem S3 so passieren. Das nächste Nexus wird wohl auf der Hardware von dem S3 aufbauen. Ich habe keinerlei Beweise dafür. Das ist wirklich nur ein Bauchgefühl, so wie ich das abschätze. Natürlich wird hier auch wieder so ein paar kleine Verbesserungen oder Änderungen geben bis dorthin. Da bin ich mir auch sicher. Zum Beispiel kann ich mir nicht vorstellen, dass das neue Google Nexus ohne LTE herauskommt. Weil auch wenn LTE momentan noch kein Thema ist, großartig, gegen Ende des Jahres hat sich das schon wieder geändert, und dann nächstes Jahr wird sich das sicherlich dramatisch ändern, und dann wird LTE sicherlich in aller Munde sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Google da versäumt. Und da wird es sicherlich, also spätestens dann, wird es quasi ein S3 sein, ja, unter dem Nexus-Label mit LTE. Und vielleicht noch ein paar anderen Verbesserungen, ja, was da eben möglich ist. Also bestimmt wird das so sein. Wenn, und das ist die Einschränkung, wenn hier tatsächlich Samsung wieder den Zuschlag bekommt, noch habe ich da keine offizielle Stellungnahme dazu gelesen. Allerdings Aussagen von Quellen, die eigentlich als ziemlich verlässlich gelten. Nur ich fände es schade, wenn jetzt schon wieder ein Samsung-Telefon den Zuschlag bekommen würde. Ich würde mir wünschen, dass das HTC auch mal wieder drankommt und so ein HTC One X mit dem Original Android-System ebenfalls nochmal ein bisschen verbessert. Ja, entsprechend natürlich bis zum Jahresende, dass da noch ein bisschen aufgeholt wird. Und das wäre auch eine ganz, ganz schöne Sache. Also da würde ich keine Sekunde zögern zu kaufen. Ob ich bei dem Galaxy S3 Nexus, ja, würde ich mal sagen, ob ich da zögere, das wird sich dann noch zeigen. Ja, so sieht das aus. Ja, das war's schon an Zuschriften diese Woche über Google Plus. Mails kommen keine rein. Ja, gut, kann ja mal passieren, ne? Und deswegen komme ich gleich zur App der Woche. Und das ist bei mir heute wieder ein Spiel. Ja, ein Spiel. Das ist immer so schön einfach, ne? Ein Spiel. Und zwar nennt sich das Panic Flight. Die kostenlose Version. Das ist auch wieder so ein Freemium-Spiel, das heißt, man kann es kostenlos benutzen. Und wer super, über, hyper Specials haben will, der kann dann gegen Geld verschiedene Sachen kaufen, um eben so ein Flugzeug aufzupimpen oder ganz neue Flugzeugmodelle zu kaufen und so weiter und so weiter. Das ganze Spiel basiert darauf, also man fliegt ein oder man steuert ein Flugzeug auf einer bestimmten Route und muss da eben Hindernissen ausweichen, Wolken muss man ausweichen, man kann aber auch auf den Wolken entlang surfen, ja. Man kann Bonus-Dinge einsammeln, wie zum Beispiel eben Treibstoff oder ja, fast schon Waffen, könnte man sagen, ja, die dann die Wolken vorne wegpusten und dabei auch noch Münzen einsammeln. Medaillen, die da rumfliegen in der Luft, ich weiß gar nicht, wer die da alle hingelegt hat, ja, und dann schweben die auch noch, aber auf jeden Fall ist das Spiel richtig schön gemacht, auch die Grafik ist ganz, ganz süß und ich finde, das ist auf jeden Fall schön gelungen und das ist also so ein typisches Spiel für zwischendurch mal, mit 17 MB zwar groß, aber das ist für die Grafik eigentlich zu erwarten gewesen. Und es gibt also insgesamt 18 Missionen, ja, In-Game-Quests, Mini-Missionen. Dann gibt es einen sogenannten Infinite Flight Mode, also einen Flugmodus, der unendlich geht, ja, mit soweit man eben kommt, logischerweise. Ja. Und da kann man auch dann die Punktzahlen auf Facebook und Twitter raushauen, damit man eben da mehr prahlen kann damit. also insgesamt ist das wirklich ein sehr, sehr schönes Spielchen, das eben optimal ist für zwischendurch. Keine langen, großen Missionen, so eine Strecke dauert nur wenige Minuten und dann ist eben wieder, kommt man eben wieder ins Menü und da könnte man dann eben abbrechen und so weiter und so weiter, also so wie eigentlich ein mobiles Spiel sein soll, ohne dass man eben hier stundenlang am Gerät sein muss, ja, ziemlich übel, wenn man unterwegs ist, dann verpasst die Haltestelle, weil man so in das Spiel vertieft ist. Das passiert nicht? Naja, denkt doch mal drüber nach, das ist schon passiert. Ja, also, und damit ist das Ende des Uncasts Nummer 95 wieder erreicht. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, eigene Beiträge habt oder Themenvorschläge, dann schickt die mir auf Google Plus unter Uncast plus Uncast oder per Mail an uncast@thenetcasts.com. Die ganzen Links und weiterführende Informationen zu den Themen findet ihr unter Uncast. thenetcasts.com, thenetcasts.com, also Mehrzahl, immer das S denken. Ja. Und damit sag ich, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Antennen steif und bis nächstes Mal. Tschüss.